Krieg bringt das Vertrauen unter den Menschen um. Peace and happiness for every man. Hier ist wieder Niemandsland 91.4 FM. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Es ist Samstag, der 13. Juni 2015. Willkommen. Tokotronic. Und wir spielen für euch Lieder von Liebe und Hass. The Creator has a master plan. Peace and happiness for every man. The Creator makes but one demand. Peace and happiness through all the land. Jungs, wir tun der Masterplan, was man damit machen kann. Jungs, wir tun der Masterplan, was man damit machen kann. Schätze, wie schnell die Welt sich doch verändert. Gott, wie schnell die Welt sich doch verändert. Schnelle Dings an uns täglich. Schnelle Dings an uns, die Wurst. Ding, das Handy hat ja eine Schnelltaste. Gott, die Wurst, das Handy hat Scheiße. Da schnell was rein, schnell. Du wurst aus dem Röhrchen und die Schnelltaste mit Scheiße. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Liebe Freundinnen und Freunde des alternativen Radios und der alternativen Musik. Seit längerer Zeit schon möchte ich euch und Ihnen den Komponisten Hans-Werner Henze einmal länger ausführlicher vorstellen. Das Stück El Cimarrón, der Cimarrón. Cimarrones nannte man die Sklaven, die geflohen sind und frei in den Bergen lebten. Und auch den Widerstand gegen die Sklavenhalter und die Sklavenjäger ausübten. Das Rezital El Cimarrón, Untertitel Autobiografie des geflohenen Sklaven Esteban Montejo, ist eine Komposition des deutschen Komponisten Hans-Werner Henze, wie gesagt, die 1970 in Berlin im Rahmen der Berliner Festspiele uraufgeführt wurde. Es war, als ob der Mond mit der Sonne kämpfte. Die Welt ging rückwärts. Manche verloren die Sprache, andere hat der Schlag getroffen. Ich weiß nicht, woher diese Dinge kommen. Die Natur bringt sie hervor. Die Natur ist alles, auch das, was man nicht sehen kann. Über den Menschen sind die Götter. Ich weiß, dass sie fliegen. Das Rezital El Cimarrón entstand in den Jahren 1969 bis 1970, als Henze in Kuba lebte. Es basiert auf den mündlichen Aussagen des früheren Sklaven Montejo, die dieser 1963 gegenüber dem kubanischen Schriftsteller Miguel Barnett machte. Montejo war der Sklaverei entflohen und wurde so Cimarrón. Im kubanischen Unabhängigkeitskrieg nahm Montejo an der Schlacht von Mal Tiempo, Batalla de Mal Tiempo, teil. Das Libretto zu diesem Werk, El Cimarrón, schrieb übrigens Hans Magnus Enzensberger. Angefangen hat die Sklaverei mit den mohnroten Tüchern. Früher war ganz Afrika mit der alten Mauer umgeben. Die alte Mauer war aus Palmen gemacht. Gemach. Und es wohnten Insekten in ihr, die wie der Teufel stachen und bissen. Deshalb konnten die Weißen nicht in Afrika eindringen. Bis es ihnen einfiel, auf ihrem Schiff die roten Tücher zu schwenken. Als die schwarzen Könige das sahen, riefen sie: Lauf, bring mir das rote Tuch! Und die Schwarzen Lämmer auf das Schiff und wurden eingesteckt. Die Schwarzen haben immer eine Vorliebe für die Farbe Rot gehabt. Das war ihr Verderben. So sind sie nach Kuba gekommen. Hier wird beschrieben, mit welchen widerlichen Tricks die Sklavenhändler die Afrikaner auf die Sklavenschiffe gelockt hatten, nämlich indem sie rotes Tuch schwenkten, einen Lockköder, weil, wie es gerade heißt, und wie gesungen wird im Cimarron, übrigens ist das eine Art Tableau, ein Singspiel, im ersten Teil die Welt, da wird geschildert, wie die Sklaverei nach Afrika kam. Sie werden dann angelockt, sie rennen auf das Schiff, um das rote Tuch zu holen, dann werden sie überfallen, eingesperrt und verschleppt. Henze komponierte das Werk für den in Deutschland lebenden US-Amerikaner William Pearson. Nach dessen Tod 1995 schrieb Henze: El Cimarron ist komponiert worden mit lebhaften Vorstellungen von Billy, seiner Stimme, seinen Ausdrucksmöglichkeiten, seiner immer charismatischer werdenden Ausstrahlung. Unsere Freundschaft war lustig und ist unzerstörbar. Alles, wozu sie Lust haben, bringen sie fertig durch Zauberei. Warum haben sie nichts gegen die Sklaverei getan? Das geht mir im Kopf herum wie ein Rad. Angefangen hat die Sklaverei mit den mohnroten Tüchern. Früher war ganz Afrika mit der alten Mauer umgeben. Gut, das war das erste Tableau, das heißt die Welt. Das zweite Tableau nennt sich El Cimarron, der Cimarron. Weil ich ein Cimarron war, habe ich meine Eltern nie kennengelernt. Nicht einmal gesehen habe ich sie. Das ist nicht traurig, denn es ist die Wahrheit. Meine Paten haben mir gesagt, wann ich geboren bin. Im Jahre 1860, am Tag des heiligen Esteban, wie er im Kalender steht. Deshalb heiße ich Esteban. Damals haben die Herren die Schwarzen verkauft, als wären es Ferkel. Ich gekommen auf die Zuckerplantage Furt, ich sag mal. Mit 10 Jahren lief ich zum ersten Mal auf und davon. Sie mir die Handschellen an und schickten mich wieder aufs Feld. Die Leute schufteten damals wie Sträflinge. Heute will es mir keiner glauben, aber ich habe es selbst erlebt. Wenn ein schwarzes Kind nahmen die Herren es ins Haus und stellten, wer weiß, was mit ihm an. Den ganzen Tag stand so ein Junge mit dem Fliegenwedel an dem Tisch, denn die Herren fraßen den ganzen Tag. Wenn ihnen eine Fliege ins Essen fiel, fluchten sie und ließen ihn verprügeln. Ich bin nie im Herrenhaus gewesen. Henze nannte sein Werk Rezital für 4 Musiker. Der Cimarron wird durch einen Bariton dargestellt. Die weiteren Rollen sind ein Gitarrist, ein Flötist und ein Schlagzeuger. Während des Rezitals spielen alle Musiker teilweise ebenfalls Perkussionsinstrumente. Der Flötist spielt unter anderem auch die japanische Ryuteki, die Maultrommel und 4 verschiedene konventionelle Flöten. Henze unterteilte sein Werk in 15 Tableaus, die Liedern ähnlich sind, jedoch dem Sänger einige zusätzliche Ausdrucksweisen abverlangen. Wie wir gerade gehört haben, wie Lachen, Pfeifen, Gebrüll, Schreie und Falsetto. Hören wir das 3. Tableau, das heißt die Sklaverei. Hier wird beschrieben, was die Sklaverei ist und bedeutet. Um 5 Uhr früh läutete der Aufseher das Ave Maria. Beim 9. Schlag mussten die Sklaven auf den Beinen sein. Um 6 Uhr schlug die Glocke zum Appell. Auf den Platz vor den Baracken, die Frauen links, die Männer rechts. Es war ein weiter, staubiger Platz. Dort gab es keinen einzigen Baum, keine Palme, keine Zeder, keinen Feigenbaum. Dann wurden wir auf die Zuckerfelder getrieben. Wir ihr arbeiteten, bis die Sonne unterging. Dann läutete es zum Gebet. Um 9 Uhr schlug die letzte Glocke und der Aufseher legte das große Schloss vor's Tor. In der Sklaverei habe ich große Schrecken gesehen. Im Kesselhaus der Sklaverei war der Stock. Der Stock war aus dicken Bohlen gemacht und er hatte 5 Löcher für den Kopf, die Hände und die Füße. Wegen einer Bagatelle, wegen einem Dreck, wurden die Sklaven in den Stock geschlagen. 2 oder 3 Monate lang. Die Lehrarbeiter saßen auf sehen locker. Die schwangeren Frauen legten sie auf den Bauch, damit das Kind nicht verloren ging. Ich habe viele meiner Brüder mit roten Schultern gesehen. Die zerrissene Haut riecht an mit nassen Paraflechtern, mit Salz, mit Pisse ein. Das wie Feuer. Die 15 Tableaus haben folgende Bezeichnungen: Die Welt, der Cimarron, die Sklaverei, die Flucht, der Wald, die Geister, die falsche Freiheit, die Frauen, die Maschinen, der Pfarrer, der Aufstand, die Schlacht von Maltiempo, der schlechte Sieg, die Freundlichkeit, das Messer. Uraufführung war übrigens in Berlin. Die Musiker der Uraufführung in Berlin waren der, wie eingangs gesagt, Bariton William Pearson, der Flötist Karl-Heinz Zöller, der kubanische Gitarrist und Komponist Leo Brauwer und der japanische Schlagzeuger Shtomu Yamashita. Dirigent war der Komponist selbst, Hans-Werner Henze. Im Juni 1970 wurde das Rezital in gleicher Besetzung in England beim Aldeburgh Festival aufgeführt. Hören wir das 4. Tableau, die dramatische Flucht des Cimarron in die Berge bzw. in die Wälder. Von einem solchen Leben wollte ich nichts mehr wissen. Wer da blieb, der war ein Niemand. Ich wollte fliehen. Immer dachte ich an die Flucht. den Sklaven fürchteten sich vor dem Leben in den Bergen. Eingefangen wirst du doch, sagten sie. Ich dachte mir aber, bald ist es besser. Und ich wusste, die Arbeit auf dem Feld, das war wie die Hölle. Da nahm ich mir den Aufseher vor und ließ den Hund nicht mehr aus den Augen. Ich sehe ihn heute noch. Nie nahm er seinen Hut ab. Die Schwarzen fürchteten ihn. Mit einem Schlag konnte er einen das Fell in Fetzen hauen. Eines Tages hielt ich es nicht mehr aus. Wut, fasste mich an wie ein Feuer. Ich pfiff und er drehte sich um. Da habe ich einen Stein genommen und ihn mitten in seine Fresse geworfen. Ich habe gut getroffen. Das weiß ich, denn er schrie. Halte dich fest! Ich rannte und blieb nicht mehr stehen, bis ich allein war. Im Erd, im Wald. Dramatische Schilderung der Flucht des geflohenen Sklaven Esteban Montejo des Cimarron. Die Geschichte einer Befreiung, die Geschichte einer Menschwerdung. Hans-Werner Henze, der wurde übrigens 1926 in Gütersloh geboren und verstarb vor 3 Jahren, 2012, in Dresden, war ein überaus fruchtbarer deutscher Komponist. Sein Werk alleine mit den Augen zu überschauen, nimmt einige Stunden in Anspruch. Henze gehört zu den bedeutendsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Ich habe hier einmal die Internetseite aufgeschlagen in Wikipedia und alleine die Titel seiner umfangreichen Werke auch nur anzuschauen, wie gesagt, das dauert Stunden, die alle zu verdauen. Da gibt es Symphonien, Kammerspiele mit großen Streichorchestern, Symphonien mit Bläsern, Symphonien für Soloinstrumente. Dann gibt es Bearbeitung von fremden Stücken, Kammermusik, Terzette, Quintette, Quartette, Duos, Singspiele, Opern, Sextette, Vokalwerke. Es gibt also wirklich so viel zu entdecken. Henze war immer der neuen Musik verpflichtet. Er hat eigene Töne, eine ganz eigene Klangwelt geschaffen. Er hat die Musik, wenn ich das mal so nennen kann, gegen den Strich gebürstet. Hans-Werner Henze, El Cimarron, hören wir noch ein letztes Stück. Und zwar schlage ich vor, hören wir Tableau Nummer 11, das heißt der Aufstand. Der Aufstand der Sklaven. El Cimarrón. Kam die Zeit, wo alle Welt anfing, vom Aufstand zu reden. Spanien, hieß es, ist es aus und vorbei. Und viva Cuba libre! Ich hörte mir alles an und sagte kein Wort. Revolution gefiel mir. Ich hielt große Stücke auf die Anarchisten, weil sie ihren Hals riskierten und keine Furcht hatten. Aber täuschet ich nicht. Krieg bringt das Vertrauen unter den Menschen um. Deine Brüder sterben neben dir, und du kannst nichts für sie. Die schlauen Ratten aus den Löchern und machen sich einen guten Tag. Und doch kannst du dich nicht erdrücken, wenn das Elend zu groß wird. Musst dich schlagen, sonst bist du nichts wert. Die Schwarzen haben nicht lange gefragt, wozu die Revolution da war. Der Krieg musste sein. Niemand wollte mehr die Ketten leiden, das schlechte Fleisch essen und im Morgengrauen auf das Feld gehen. Es war nicht recht, dass die Weißen alles hatten und dass es keine Freiheit gab. Deshalb zogen wir in den Befreiungskrieg. Blieb, hatte keine Freunde mehr. Er starb vor Traurigkeit. Es ist Sommer im Niemandsland, jetzt reicht's aber auch. Die Sonne hat sich selbst verbrannt.

Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 13. Juni 2015. Beginnen wir den Katastrophenblock und die gemischten, kommentierten Meldungen vom heutigen Tage. Berlin. Es geht um das Thema Drohnenkrieg der Zukunft. Die Pläne zur Bewaffnung der zukünftigen Bundeswehr-Kampfdrohnen schreiten weiter voran. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion räumte Verteidigungsstaatssekretär Markus Grübel von der CDU ein, dass Luftbodenlenkflugkörper und Präzisionsbewaffnung künftig bei den Drohnen zum Einsatz kommen könnten. Derartige Geschosse können noch nach dem Abschuss die Flugbahn verändern und damit eine größere Trefferwahrscheinlichkeit bei mobilen Zielen erreichen. Welche Waffen genau verwendet werden sollen, wird momentan erarbeitet. Die Pläne zeigen, wie aktiv das Verteidigungsministerium den Drohnenkrieg vorantreibt, sagt der linken Abgeordnete André Hunko. Das lehnen wir ab. Die Bundesregierung hatte sich im Mai auf die Entwicklung einer bewaffnungsfähigen Drohne gemeinsam mit Italien und Frankreich geeinigt. Berlin, Thema Gentechnik. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU weigert sich, eine Studie des hauseigenen Thünen-Instituts an Parlamentarier herauszugeben. Das Papier setzt sich mit der Haltung des Ressorts in der Debatte um den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen kritisch auseinander. Anders als Schmidt, der es den Bundesländern überlassen will, ob sie ein Anbauverbot erlassen, kommen die Wissenschaftler des Bundesforschungsinstituts zu dem Ergebnis, dass dies eine Aufgabe des Bundes sei. Ein Anbauverbot lasse sich nicht wissenschaftlich begründen, sondern sei im Kern eine Frage der gesellschaftlichen Werte. Daher solle diese Entscheidung auf Bundesebene getroffen werden, heißt es. Die Stellungnahme des Instituts ist seit Januar 2015 fertig, aber unter Verschluss. Obwohl Grünen-Abgeordnete im April angefragt hatten, wurde die Studie nicht an den Landwirtschaftsausschuss des Bundestags herausgegeben. Schmidts Ressort bestätigt die Existenz des Gutachtens, hegt aber Zweifel an der Kompetenz der hauseigenen Wissenschaftler. Im Thünen-Institut, das sich als Politikberatung des Ministeriums sieht, sei kein juristischer Sachverstand bei der Ausarbeitung der Stellungnahme einbezogen worden, heißt es. Barcelona, 6. Juni 2015, kurz vor Mitternacht, ein historischer Tag, eine historische Nacht. 10 Minuten vor 12, ich befinde mich hier an den Ramblas, an der berühmten Canaletas, wo sich die Barça-Fans traditionell versammeln, wenn sie ein wichtiges Spiel bzw. ein Endspiel oder die Meisterschaft gewonnen haben. Ein paar Eindrücke für die Hörer von Niemandsland. Der FC Barça hatte soeben in Berlin das Endspiel in der Champions League gegen Juventus Turin gewonnen. Und hier im Zentrum von Barcelona strömte das Fußballvolk freudig mit Fahnen und Schals und Neymar und Messi-Puppen bewaffnet zusammen und zog in die Innenstadt, um traditionell an den Ramblas Canaletas dieses große Ereignis zu feiern. Ich war da mit meinem kleinen Aufnahmegerät und habe mich einmal in der Menschenmenge umgesehen und umgehört. Ein paar Eindrücke von dieser rauschenden Fußballnacht. Hola, señor Piqué. Una impresión. ¿Está feliz usted? Bueno, estamos contentos por la final. Ha sido un partido complicado. La Juventus ha presionado desde un momento arriba. Nos ha costado un poco. Con el gol de Rakitic hemos visto un poco la luz, pero luego nos han marcado. Y claro, tenemos a tres grandes jugadores como son Suárez, Neymar y Messi, que tenerlos en tu equipo es un punto a favor increíble. Felicidades por la victoria. Muchas gracias. Es una radio alemana, luego lo voy a traducir y lo vamos a emitir mañana. Saludos a mi hermana que está viviendo en Mannheim. En Mannheim. En muy Alemania. Bien. Pues muchas gracias. Y visca el Barça. Y a celebrar, ¿no? ¡Vamos! Die 100 Sekunden Nachrichten vom Tage von der ARD übernommen. Griechenland will neue Reformliste vorlegen. Eine Regierungsdelegation werde sich in Brüssel um Fortschritte im Schuldenstreit bemühen, hieß es aus Athen. Der Internationale Währungsfonds soll bei dem Treffen auch dabei sein. Zuletzt hatte die IWF-Delegation die Gespräche verlassen. Rückschlag für US-Präsident Obama. Der Kongress ließ das Gesetzespaket scheitern, das dem Präsidenten erlaubt, internationale Handelsabkommen abzuschließen. Auch die meisten Abgeordneten seiner demokratischen Partei stimmten dagegen. Fraktionschefin Pelosi sagte, zunächst müsse ein besserer Schutz amerikanischer Arbeitnehmer verankert werden. Reformpläne für mehr Wahlbeteiligung. CDU, CSU, SPD, Linke, Grüne und FDP haben sich Zeitungsberichten zufolge auf Eckpunkte verständigt. Zunächst sollen die Gründe für die gesunkene Beteiligung erforscht werden. Im Gespräch sind auch einfachere Briefwahlen und vorzeitige Stimmabgaben. Weiteres Todesopfer durch MERS-Virus in Südkorea. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Seoul sind 14 Menschen infolge der Atemwegserkrankung gestorben. Außerdem gäbe es 12 Neuerkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte vor einer weiteren Ausbreitung des Virus. Unwetter im Westen Deutschlands, wie hier in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, sorgte Starkregen für überflutete Straßen. Viele Keller liefen voll. Die Feuerwehr war pausenlos im Einsatz. In Nordrhein-Westfalen wurden 6 Menschen durch Blitzschlag leicht verletzt. Das Wetter am Vormittag im Nordosten noch überwiegend sonnig, dann auch dort wechselhaft mit Schauern und Gewittern. In der Osthälfte Unwettergefahr, am Nachmittag im Westen wieder freundlicher, Höchstwerte 20 bis 32 Grad. Ja, das waren die Nachrichten von der ARD. Vielen Dank. Gut. Arme Freiheit, Bedrohungen. Der Spiegel kommt diese Woche an die Kioske weltweit und natürlich in Deutschland mit einem Titelbild. Da steht Koffer? Fragezeichen, Bombe? Fragezeichen, Terror im Kopf. Man sieht einen abgestellten Rollkoffer. Der steht irgendwo auf dem Bahnsteig, irgendwo in Deutschland. Und dazu heißt es, wie die Angst vor Attentaten unsere Freiheit frisst. Das ist ja nun die Plage des 21. Jahrhunderts. Die Bedrohungen, die Bedrohungskulisse, die, man müsste fast sagen, geschaffene, selbstgeschaffene Bedrohungskulisse. Aus Angst vor Terror haben Behörden in diesem Jahr mehrere Großveranstaltungen abgesagt. Sicherheit geht vor. Wie sehr untergräbt das die Werte unserer Gesellschaft, fragt sich der Spiegel bange. Es geht in gewisser Weise, kurios, um Koffer, um zwei Typen von Koffern. Der eine ist ein Reisekoffer, handelsüblich, also wahrscheinlich aus Kunstfasern oder Plastik und mit Rollen. Der andere ist aus Metall und wird an das Handgelenk des Trägers gekettet. Typ 1 taucht hier, außer in einem Fall, nicht konkret auf, sondern als Symbol für Gefahr und Ängste. Jeder kennt die Durchsage auf dem Bahnhof oder dem Flughafen. Ein einsamer Koffer wurde gesichtet. Der Besitzer soll sich sofort melden. Es sind Momente, in denen die Welt im Kopf plötzlich eine Welt des Horrors wird. Eine Explosion, Blut, abgerissene Glieder, Schreie. Aber wahrscheinlich hat nur jemand seinen Koffer vergessen. Die Angst verschwindet, die Welt bleibt friedlich. Typ 2 taucht hier konkret auf. Bei den sächsischen Sicherheitsbehörden werden geheime Informationen über die Sicherheitslage des Landes in einem Metallkoffer aufbewahrt und überbracht. Nur wenige Menschen dürfen in diesen Koffer hineinsehen. Einer von ihnen ist der Staatssekretär im Innenministerium, Herr Michael Wilhelm. Er bewertet die Informationen in dem Koffer Anfang des Jahres so, dass er zwei Demonstrationen unterbinden ließ aus Sorge vor Anschlägen. Ja, das sind die berühmten Erkenntnisse, die dann nur eingeweihte Kreise haben und die dann aus diesen geheimen Erkenntnissen heraus handeln. Und davon sind dann wiederum viele, viele, viele betroffen. Man muss den Behörden also einfach nur glauben, wenn sie sagen, es gibt eine Gefahr. Dabei sollte man aber nicht leugnen, dass es wirklich Gefahren gibt. Nur in welchem Maße, wann, wo, wie, das wissen eigentlich nur ganz wenige. Erstmal die, die sie selber erzeugen und die, die davon Informationen bekommen und das Wissen haben. Alle anderen können manipuliert, beeinflusst, in Panik versetzt und an der Nase herumgeführt werden. Es geht also um den Inhalt dieser Koffer. In dem einen steckt die Lage, wie die Sicherheitsbehörden sie sehen, in dem anderen stecken unsere Bilder, vergangene Attentate und unsere Ängste. Das zusammen bildet den Hintergrund für die Debatte über Sicherheit und Freiheit. Wie soll man diese beiden Prinzipien austarieren? Wie gesagt, der Titel des Spiegels, das Titelbild, dazu eine sehr, sehr lange Reportage in Spiegelmanier, die nun alle möglichen Gesichtspunkte diskutiert. Ich zitiere noch ein paar Stellen aus diesem doch interessanten Artikel. Seit Januar, seit dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo und einem jüdischen Supermarkt in Paris, scheint sich in dieser Debatte etwas zu verschieben. Seitdem haben die deutschen Sicherheitsbehörden mehrere Großveranstaltungen abgesagt. Eine Demonstration von Pegida und die Gegendemonstration in Dresden, den Braunschweiger Karnevalsumzug, der Schodowell genannt wird, das internationale Radrennen rund um den Finanzplatz Eichborn-Frankfurt. Abgebrochen wurde zudem das Finale von Heidi Klums Fernsehshow Germany's Next Topmodel in der Mannheimer SAP-Arena. Zudem durfte ein Wagen mit einem Motiv zu Charlie Hebdo beim Kölner Karneval nicht mitfahren. Und in Bremen herrschte für einen Tag Hysterie, weil die Sicherheitsbehörden vermuteten, Islamisten könnten mit 60 Uzi-Maschinenpistolen bewaffnet sein. Eine solche Ballung angstbestimmter Reaktionen hat es in der Bundesrepublik lange nicht gegeben. Meist war es die Angst vor islamistischen Terroristen. Nur im Falle von Heidi Klum hatte die Absage nicht eindeutig diesen Hintergrund. Es gab eine anonyme Bombendrohung. Wenn Demonstrationen abgesagt werden, wenn ein Karnevalswagen nicht mitfahren darf, dann werden Versammlungs- und Meinungsfreiheit gegen Sicherheit getauscht. Wenn so viele große Veranstaltungen und Feste ausfallen, dann verändert die Angst den Alltag. Dann haben die Drahtzieher des Terrorismus einen Erfolg errungen. Ihre wichtigste Bombe ist eine mentale. Sie steckt in unseren Köpfen. Zu diesem Thema gibt es eine weitgreifende Umfrage. Auch daraus möchte ich einmal zitieren. Die Stimmung im Land zum Thema Terrorismus ist die folgende. Fühlen Sie sich durch Terrorismus heute stärker bedroht als vor 2 Jahren? 23% meinen ja. Weniger bedroht als vor 2 Jahren? 4%. Und hat sich nichts verändert? 72%. Die zweite Frage lautete, zum Schutz vor Terrorismus wird über die Verschärfung von Sicherheitsgesetzen und Maßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung diskutiert. Wären Sie bereit, solche Maßnahmen, die Freiheitsrechte einschränken können, hinzunehmen? 42% sind der Meinung, ja, ich wäre dazu bereit. 53% sind der Meinung, immerhin eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit, ich wäre dazu nicht bereit. Aufgeschlüsselt nach Wählern. Je rechter die Wähler, umso größer die Bereitschaft, Freiheitsrechte aufzugeben. Anhänger der CDU-CSU zum Beispiel haben hier eine Mehrheit, 57%. Anhänger der SPD 48%, Linke nur 38% und Grüne die wenigsten 33%. Die nächste Frage. Haben Sie den Eindruck, dass die Bundesregierung insgesamt genug für den Schutz der Bürger vor Terroranschlägen unternimmt oder unternimmt sie nicht genug? Tut genug, meinen 56%, tut nicht genug, meinen 33%. Am kritischsten sind hier die Grünen, die meinen 74%, tut nicht genug. Nach den islamischen Anschlägen auf die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo druckten einige Zeitungen keine Mohammed-Karikaturen. Im Kölner Karneval wurde ein Charlie Hebdo-Wagen aus dem Umzug genommen. Finden Sie es richtig, aus Sorge vor Anschlägen Dinge zu vermeiden, die als Provokation verstanden werden könnten? Hier ist die Lage wirklich sehr interessant. 49% meinen, ja, das finde ich richtig. 47% meinen, finde ich nicht richtig. Finde ich richtig, sind mehr Frauen, 58%, aber nur 40% Männer. Gut, Frauen sind also der Meinung, man sollte keine Verrückten provozieren, die dann einen Vorwand hätten, um Attentate zu begehen. Wenn man das so formulieren sollte und kann. Im Artikel 8 des Grundgesetzes steht, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Demonstrationsfreiheit gegen Demonstrantensicherheit. Darum geht es jetzt, sagt der Spiegel. Wilhelm denkt an den Artikel 2. Dort heißt es, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das könnte ein Ausweg sein. Er schwankt. Er ringt schwer mit sich. Man ist ziemlich allein in solchen Momenten, sagt Wilhelm bei einem Gespräch 4 Monate später. Die entscheidende Frage sei letztendlich gewesen, was passiert, wenn es passiert? Kann ich das vertreten? Was, wenn eine Handgranate geworfen wird in eine riesige Menschenmenge oder ein Sprengstoffgürtel explodiert? Dann könnte es hunderte Verletzte geben. Diese Attentäter nehmen ja nicht mal mehr auf ihr eigenes Leben Rücksicht. Sie sind nicht kontrollierbar. Kontrolle in einer Londoner Klinik für künstliche Befruchtung. Gelangte wertvollstes Herrenmenschensamen mit einem geteerten Eimer. Das waren Auszüge aus der Spiegelreportage Terror im Kopf, wie die Angst vor Attentaten unsere Freiheit frisst. Da sieht man das berühmte Kofferbild auf dem Bahnhof. Letzten Wechsel in Rom geplatzt. Auch sehr interessant, ein Interview mit Frau Sarah Wagenknecht, die Bundestagsabgeordnete, die ist 45 Jahre alt und die hat ein deutliches Nein zu einem linken Regierungsbündnis ausgesprochen. Diese Meldung ist streng vertraut. Frau Wagenknecht antwortet dem Spiegel auf die Frage, will die Partei im Jahr 2017 die Regierung übernehmen? Wagenknecht, ich habe überhaupt nichts gegen Regieren, wenn es mit einer Politik verbunden wäre, die erstmal seit langem die Ungleichheit in Deutschland wieder reduziert, statt vergrößert. Wenn all die unsäglichen Billiglohnjobs, die infolge der Agenda 2010 entstanden sind, zurückgedrängt, wieder auskömmliche Renten gezahlt und wir zu einer friedlichen Außenpolitik zurückkehren würden, dann regiere ich gern. Aber ich sehe nicht, welche Partner wir dafür haben. Herr Gabriel hat doch von der Vermögenssteuer über TTIP bis zur Vorratsdatenspeicherung alles abgeräumt, wodurch sich die SPD einmal von der CDU unterschieden hat. Das Massenmedium. Spiegel, vor einigen Monaten haben Sie gesagt, wenn konservative Politiker beim Sozialabbau nicht weiterkommen, dann erledigen Sozialdemokraten die schmutzige Arbeit. Warum klingt es bei Ihnen immer so, als seien Sozialdemokraten die Verräter des kleinen Mannes und im Grunde noch schlimmer als die Konservativen? Sarah Wagenknecht, Sie sind nicht schlimmer. Das Schlimme ist, dass Sie sich alle kaum noch unterscheiden. CDU, SPD, Grüne, FDP, Sie stehen doch im Kern für ein und dieselbe Politik. Ich finde es traurig, dass eine Partei wie die SPD, eine Partei mit einer solchen Geschichte, sich nicht mehr für die Interessen der normalen Beschäftigten engagiert. Die Mehrheit lebt nicht von Aktienpaketen und Dividenden. Spiegel, wenn Sie die SPD für so verantwortungslos halten, wie können Sie dann jemals mit ihr regieren? Frau Wagenknecht, solange die SPD für prekäre Jobs, Einschränkungen des Streikrechts und Kriegseinsätze im Ausland steht, können wir mit ihr nicht regieren. Eine Koalition kann es erst geben, wenn die Linke so stark ist, dass in der SPD ein Umdenken einsetzt. Wenn da wieder Leute an die Spitze kommen, die sich nicht damit abfinden wollen, dass ihre Partei auf jeden politischen Gestaltungsanspruch verzichtet. Das Massenmedium. Das Massenmedium macht. Macht das Massenmedium. Macht das Massenmedium. Und zum Schluss auf die letzte Frage. Die lautet, vertreten Sie immer noch den Glauben, dass Sie den Zusammenbruch des Kapitalismus noch erleben werden? Antwortet Sarah Wagenknecht. Der Kapitalismus löst global kein einziges der großen Probleme, die wir haben. Vom Klimawandel bis zum Welthunger. Der Papst hat völlig recht, wenn er sagt, diese Wirtschaft tötet. In Europa ist die Krise zum Normalzustand geworden. Auch in Deutschland geht Wachstum schon lange an den Mittelschichten und erst recht den Ärmeren vorbei. Herkunft ist wieder wichtiger als eigene Leistung und Anstrengung. Ich denke nicht, dass die Menschen dauerhaft in so einer Gesellschaft leben wollen. Das heißt, sie hätten die Nacht des Mauerfalls in ihrer Wohnung verbracht und Kants Kritik der reinen Vernunft gelesen. Das klingt irgendwie ausgedacht. Sarah Wagenknecht, nein, aber den Mauerfall hatte ich schlicht verpennt. Erst am nächsten Morgen rief mich jemand freudig an und erzählte, dass die Mauer offen sei. Haben Sie sich gefreut? Fragt der Spiegel. Sarah Wagenknecht, mir war relativ schnell klar, dass die DDR Geschichte sein wird, weil sie bei ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mit offenen Grenzen keine Überlebenschance hatte. Wie war damals Ihr Gemütszustand? Sarah Wagenknecht, gespalten. Einerseits bekam ich durch den Mauerfall eine neue Chance, andererseits hatte ich die Sorge, dass der Kapitalismus nun für die nächsten Jahrhunderte gewonnen hat. Die sozialistischen Ideen waren damals unglaublich diskreditiert. In den 90er Jahren konnte man ja gegen keine Privatisierung polemisieren, ohne dass einem vorgeworfen würde, die will die DDR zurück. Was ist für Sie die schönste Seite des Kapitalismus? Sarah Wagenknecht, dass er endlich ist und dass man ihn überwinden kann. Das war ein Interview mit der Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke, diese Woche veröffentlicht im Spiegel. Der große Knüller, ein Essay von Herrn Edward Snowden. Etwa zwei Jahre nach Beginn der NSA-Affäre gewinnt die Vernunft Oberhand, so sagt Edward Snowden. Ein historischer Sieg, hat er seinen Essay überschrieben. Vielleicht ein paar Worte zum Hintergrund, ein paar Informationen zu diesem ungewöhnlichen Menschen. Im Juni 2013 enthüllte Edward Snowden, der ist heute 31 Jahre alt, mit Hilfe von Journalisten, die weltumspannenden Spionage- und Überwachungspraktiken amerikanischer, britischer und anderer Geheimdienste. Die Berichte des Whistleblowers und seiner Helfer lösten ein Beben aus, das auch die Bundesregierung bis heute in Erklärungsnot bringt. Den vorliegenden Text hat Snowden auf Bitten von Amnesty International und der Bürgerrechtsbewegung ACLU verfasst. Er erscheint zeitgleich im Spiegel und in der New York Times. Ich verlese ein paar wichtige Stellen aus diesem Artikel. Edward Snowden, ein historischer Sieg. Heute vor zwei Jahren habe ich mit drei Journalisten in einem Hotelzimmer in Hongkong gearbeitet. Wir erwarteten gespannt die Reaktion der Welt auf die Enthüllungen, dass die NSA beinahe jedes Telefonat in den Vereinigten Staaten speicherte. In den Folgetagen veröffentlichten diese und weitere Journalisten Dokumente, die aufdeckten, dass demokratische Regierungen private Aktivitäten gewöhnlicher Bürger überwacht hatten, die sich nichts hatten zu Schulden kommen lassen. Innerhalb weniger Tage reagierte die US-Regierung mit einer Strafanzeige gegen mich, die sich auf Spionagegesetze aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stützte. Die Journalisten wurden von ihren Anwälten aufgeklärt, dass ihnen Haft oder eine Vorladung drohe, wenn sie in die Vereinigten Staaten zurückkehrten. Politiker verurteilten unseren Einsatz als unamerikanisch, sogar als Verrat. Insgesamt trieb mich damals gelegentlich die Sorge um, dass wir unser privilegiertes Leben umsonst in Gefahr gebracht hatten. Ich fürchtete, die Öffentlichkeit werde den Enthüllungen mit Desinteresse und Zynismus begegnen. Niemals war ich so dankbar, mich getäuscht zu haben. Zwei Jahre später könnte die Lage nicht gegensätzlicher sein. Soeben wurde innerhalb eines Monats das umfassende NSA-Programm zur Ausspähung von Telefonaten von Gerichten für rechtswidrig erklärt und vom amerikanischen Kongress abgelehnt. Nachdem eine regierungsinterne Untersuchung ergeben hatte, dass dieses Programm nicht einen einzigen Terroranschlag verhindert hatte, veranlasste der Präsident dessen Beendigung. Er selbst hatte das Programm einst als angemessen verteidigt und seine Enthüllung kritisiert. Das ist die Macht einer informierten Öffentlichkeit, so Snowden. Das Ende der Massenüberwachung privater Anrufe, die unter dem US Patriot Act begonnen hatte, ist ein historischer Sieg für die Rechte eines jeden Bürgers. Es ist nur das jüngste Resultat eines Wandels im globalen Bewusstsein. Seit 2013 haben verschiedene Institutionen in ganz Europa ähnliche Gesetze und Operationen für rechtswidrig erklärt und neue Beschränkungen für zukünftige Aktivitäten erlassen. Die Vereinten Nationen haben Massenüberwachung als eindeutig und unmissverständliche Menschenrechtsverletzung bezeichnet. In Lateinamerika führte das Engagement brasilianischer Bürger zum Marco Civil, dem weltweit ersten Grundrechtskatalog für Internet. Weiter führt Edward Snowden aus in seinem Essay »Ein historischer Sieg«: In Anerkennung der entscheidenden Rolle, die eine informierte Öffentlichkeit als Gegengewicht zu den Exzessen der Regierung spielt, forderte der Europarat neue Gesetze, welche die Verfolgung von Whistleblowern verhindern. Jenseits gesetzlicher Grenzen hat es noch schnellere Fortschritte gegeben. Informatiker sind unermüdlich im Einsatz, um die Geräte, die uns umgeben, und die Kommunikation im Internet insgesamt sicherer zu machen. Verborgene Schwächen in der sensiblen technischen Infrastruktur, die von Regierungen genutzt worden waren, um Massenüberwachung zu erleichtern, wurden aufgespürt und korrigiert. Grundlegende technische Schutzmaßnahmen wie die Verschlüsselung, die einst für esoterisch und unnötig gehalten wurden, sind jetzt standardgemäß in den Produkten führender Firmen wie Apple aktiviert. Sie stellen sicher, selbst wenn dein Smartphone gestohlen wird, bleibt dein Privatleben privat. Solche strukturellen technologischen Veränderungen sichern Privatsphäre und Datenschutz über Grenzen hinweg. Sie schützen normale Bürger vor willkürlichen Anti-Privatsphäre-Gesetzen wie jenen, die jetzt über Russland hereinbrechen. Das war Edward Snowden, ein Auszug aus seinem Essay »Ein historischer Sieg«. Wir freuen uns natürlich mit Snowden, dass dieser mutige Mensch wirklich alles riskiert hat, seine Existenz, sein Leben, seine Gesundheit, seine Sicherheit, um die Weltöffentlichkeit über diese verbrecherische Bespitzelung zu informieren. Zum Schluss der Nachrichten und des Katastrophenblocks würde ich gerne einen Blick in die Presse werfen. Schauen wir einmal in die Junge Welt vom heutigen Samstag. Mal sehen, was die da auf ihrer Internetseite so an Meldungen verbreiten. Da ist zuerst einmal ein Foto vom Berliner Schloss, das heißt, das jetzt gerade gebaut wird. Ein Richtkranz über dem Kuppelkonstrukt am Schlossnachbau in Berlin. Die Schlagzeile ist lustig, da heißt es Schloss mit lustig. Das Ding in Berlin, 25 Jahre nach dem Anschluss der DDR, betoniert sich die Herrschaft eine Disneyland-Kulisse. Da gibt es viel zu lachen, auch beim Richtfest. Das klingt also sehr lustig. Sehr beeindruckend, die Kuppel übrigens, Freitag, 12. Juni 2015, Sonne über der Spreeinsel in Berlin-Mitte, Deutschland feiert Richtfest und 1500 handverlesene Gäste dürfen sich im Rohbau des Dings delektieren. Wie soll man es auch nennen, was da halbfertig in Beton gegossen zwischen Marstall und Dom herumsteht? Schlossattrappe wäre ein passender Name. Das wollen aber die Bauherrinnen und Bauherren sowie die Mainstream-Medien nicht so gern hören bzw. schreiben. Also hat man die urbane Trutzburg der Hohenzollern in, Achtung, Humboldt-Forum umbenannt. Ist aber auch egal. Hauptsache es wird gelacht und das ist nicht so verwunderlich. Mit feudalistischem Gedöns kann man 2015 vielleicht in EU-Randstaaten noch punkten. Im Herzen der Bewegung des selbsternannten neuen Europa ist alles ganz und gar marktorientiert. Gerade unter den gefühlten Siegern der Geschichte, also den Vertretern des deutschen Kapitals und dessen Gefolgschaft, wird gerne über jenes Ding in Berlin gelästert. Und damit ist neben dem Neubauschlösschen gewiss auch der imaginäre Großflughafen Willy Brandt, Berlin gemeint, vielleicht sogar die Kommandantin im Kanzlerinnenamt, wer weiß. Da passt es gut, dass Schlossgegner den Anlass zu einem improvisierten Volksfest machten. Zwar haben sie kaum Chancen, die Sicherheitsabsperrungen zu überwinden, dennoch werden sie bemerkt. Ein fast nackter König wird mit einer Sänfte umhergetragen, dessen vermeintlicher Hofstaat aus Protestlern ruft: Wir lieben das System! Wir lieben das System! Wer kann ihnen das auch verdenken? Ja, die Spaßguerilla ist wieder unterwegs. Im Innern des an eine Disneyland-Kulisse erinnernden Neubaus geht es gemächlicher zu. Es gibt Sekt und Wasser, Lachs und Buletten. Auch ist das unfertige Haus mit Bier verproviantiert. Schließlich sind auch einige Bauarbeiter aufgeboten. Und der Richtspruch vom ranghöchsten Polier, die Presse und die junge Welt, die das schreibt, verzichtet aus Respekt vor der Arbeiterklasse auf nähere Angaben, muss schließlich auch überstanden werden. Offiziell kommt Humor bei der Befeierung nur am Rande vor. In der improvisierten Festhalle auf dem Baugelände, eine Kuppel ist schon darüber gestülpt, kann sich der regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD einen Flughafenwitz nicht verkneifen. Müller lobt den Fortschritt beim Bau und hofft, dass dies so weitergeht. Auch wenn Technik und Brandschutz erst noch eingebaut werden müsste. Ja, so lustig und ironisch schildert die junge Welt die sogenannte Richtfestfete am nicht mehr sogenannten Berliner Schloss, sondern am Humboldt-Forum. Haha. Gucken wir in den Spiegel, gucken wir in die Spiegel-Webseite. Auch NATO-Kampfjets fliegen ohne Transponder. Das ist jetzt rausgekommen. Ja, die NATO hat ja Russland immer wieder mit bitteren Anklagen überhäuft, mehrfach für Kampfjetflüge ohne Transponder gerügt. Jetzt muss das Bündnis nach Spiegelinformationen zugeben, dass eigene Maschinen den Funksender manchmal ebenfalls ausschalten. Heuchler, Heuchler, Heuchler. Ermittlungsbeauftragter in NSA-Affäre lammert beharrt auf Selbstbestimmung des Bundestags. In der NSA-Affäre spricht sich Bundestagspräsident Lammert gegen einen von der Regierung bestellten Ermittlungsbeauftragten aus. Im Spiegel beharrt er, das Parlament soll selbst festlegen, wer die Selektorenliste prüft. Es geht ja darum, dass die Bundesregierung da einen einzigen Menschen einsetzen will, der das Ganze untersucht. Und einen einzelnen Menschen kann man selber benennen, man kann ihn kontrollieren und man kann ihm Aufträge erteilen. Bei einer Kommission, sogar noch einer kritischen Kommission, kann man das nicht mehr machen. Das ist jetzt erstmal zumindest nicht im Sinne des Bundestagspräsidenten. Letzte Woche hatten wir ja von der Polizei hier in Katalonien und in Barcelona berichtet. Jetzt gibt es eine Nachricht zum Thema Polizei in Deutschland. Es geht um ein Disziplinarverfahren. Polizisten haben vor dem G7-Gipfel ein Goebbels-Zitat gefunkt. Hier sieht man eine riesige Polizistenmasse. Das sind Männlein und Weiblein, männliche und weibliche Polizisten. Die haben einen Demonstrationszug eingekesselt. Dazu heißt es, gegen zwei Polizisten, die beim G7-Gipfel in Elmau im Einsatz waren, ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Nach Informationen der Presse hatten sie über Funk ein Goebbels-Zitat abgespielt. Zwei Polizisten haben also eine Goebbels-Rede verbreitet. Die beiden Beamten waren mit der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung aus Bonn-Ramersdorf zum Gipfel der Regierungschefs angereist, um das Gelände zu sichern. Über zwei private Funkgeräte spielten sie 5 Tage vor Beginn des G7-Spektakels das berüchtigte Zitat aus der Sportpalastrede des NS-Reichspropagandaministers Josef Goebbels von 1943 ab. Wollt ihr den totalen Krieg? Der Vorgang fiel auf, da vor und während des Gipfels der Funkverkehr um Elmau überwacht wurde. Ein hochrangiger Sicherheitsbeamter nannte den Vorgang skandalös, auch weil zu befürchten sei, dass die Sicherheitskräfte von US-Präsident Barack Obama und anderer Regierungschefs das verfolgten. Gut, ich würde diese beiden Polizisten mal selber gerne hören, was die dazu sagen und warum sie das getan haben. Ich fürchte leider nicht aus guten Gründen, sondern wahrscheinlich aus irgendeinem etwas niederen Spaßverhalten. Man könnte das ja auch als satirischen Einsatz bezeichnen. Die wollen nämlich Krieg mit Russland und wollen den totalen Krieg. Und vor diesem Hintergrund ist das Goebbels-Zitat fast sogar ein bisschen, wenn man will, satirisch, historisch, politisch angebracht. Unser letzter Blick soll, beziehungsweise unser letzter Presseblick soll in die Taz gehen. Ich tippe mal gerade die Internetseite ein, Taz. Nationalsozialismus und Naturschutz, braune Wurzeln, heißt es hier direkt als erste Schlagzeile. Psychiaterin über NSU-Hauptangeklagte, Schweigen ist eine Waffe. Immer wieder wird der NSU-Prozess unterbrochen, weil die Angeklagte krank ist. Psychiaterin Heidi Kästner über das Verhalten Beate Zschäpes, die äußert sich da. Dann eine Schlagzeile über das besetzte Gebäude in Berlin. Flora, Besetzer renovieren Stadtteilzentrum. Das besetzte Gebäude in Hamburg hat angebaut und lässt sich jetzt von der Straße her betreten. Nun soll die gelbe Fassade verschwinden. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenspeicher zur Verfügung. Die Absolution wird Ihnen per Nachname zugestellt. Bitte beichten Sie jetzt. Eine Meldung zum Sport. Wie wir wissen, ist ja im Moment in Kanada, in Winnipeg und Vancouver, die Frauenfußball-WM. Schwedens Fußballerinnen müssen bei der Weltmeisterschaft in Kanada um den Einzug ins Achtelfinale bangen. Das Team von Trainerin Pia Sundhage kam am Freitag im Topspiel der Hammergruppe D nicht über ein 0-0 gegen Olympiasieger USA hinaus. Vor 32.760 Zuschauern im ausverkauften Winnipeg-Stadion entwickelte sich zwischen den WM-Mitfavoriten ein rasantes Spiel mit zahlreichen Chancen und aufregenden Szenen auf beiden Seiten. Australien war zuvor an selber Stelle der erste Dreier bei dieser WM gelungen. Kia Simon erzielte beide Treffer zum 2-0 Erfolg gegen den Afrikameister Nigeria. Somit ist in der am stärksten besetzten WM-Gruppe vor dem abschließenden Spieltag am kommenden Dienstag noch nichts entschieden. Die USA gehen in Vancouver als Tabellenführer 4 Punkte in das Duell mit Nigeria. Die Schwedinnen müssen gleichzeitig in Edmonton gegen den derzeitigen Gruppenzweiten Australien gewinnen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Dort steht als erste Mannschaft Titelverteidiger Japan nach dem 2-1 gegen Kamerun durch Tore von Aya Sameshima in der 6. Minute und Yuika Sugusawa. In Vancouver sind die Asiatinnen in der Gruppe C vor dem abschließenden Vorrundenspieltag nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Ebenfalls in der Gruppe C landete die von Martina Voss-Tecklenburg trainierten Schweizerinnen am Freitag ihren ersten Sieg bei einer Frauen-WM überhaupt. Dieser fiel mit 10-1 gegen Ecuador nach Anlaufschwierigkeiten dann doch sehr überzeugend aus. Japan ist mit 6 Punkten Spitzenreiter vor der Schweiz und Kamerun. Ecuador ohne Punktgewinn und mit 1-15 Toren abgeschlagen. Tabellenletzter. Am letzten Gruppenspieltag treffen die Schweiz und Kamerun am Dienstag in Edmonton im direkten Duell aufeinander. Die Lottozahlen vom nächsten Samstag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zusatzzahl 7. Diese Durchsage ist ohne Gewähr. Was Lustiges aus dem Bereich, wie soll man das nennen, Kultur vielleicht? Vielleicht ist es Kultur, wenn man über einen Modemacher und eine Katze spricht, seine Katze. Vor ein paar Wochen gab es ein Interview mit dem berühmtesten Modedesigner der Welt, Herrn Karl Lagerfeld, ebenfalls im Spiegel. Und da ist mir aufgefallen, dass Herr Lagerfeld doch ein sehr tierliebender Mensch ist. Ihre Katze, so fragt frech der Spiegelreporter, Ihre Katze Choupette hat 2 Zofen, einen Leibkoch, ein iPad und kann zu den Mahlzeiten zwischen verschiedenen Menüs wählen. Ist das auch Teil einer normalen Entwicklung? Lagerfeld, ich habe das Talent, Leute bekannt zu machen, und das gilt eben auch für Tiere, in diesem Fall für Katzen. Choupette ist die berühmteste Katze der Welt. Sie hat über 48.000 Follower auf Twitter. Neulich stand in einer französischen Zeitung, dass die Leser schockiert seien, weil Choupette so viel Geld kostet in ihrem Unterhalt. Da habe ich der Chefredakteurin geschrieben, ihre Leser seien nur neidisch. Denn Choupette fragt ja nach nichts, das feine Essen, ihr Leben, das wird ihr angeboten. Außerdem hat Choupette mit Werbung für Autos und für den japanischen Kosmetikkonzern Shu Uemura einen tollen Umsatz gemacht. Wir leben in einer Welt, wo eine Katze mehr Umsatz machen kann als jemand, der hart in einer Fabrik arbeitet. Das ist vielleicht ungerecht, aber dafür kann ich nichts. Choupette hat auch eine maßgeschneiderte eigene Louis Vuitton Katzenreisetasche. Lagerfeld, nicht von mir. Es ist ein Geschenk des Louis Vuitton-Chefs Bernard Arnault. Spiegel, worin besteht für Sie Dekadenz? Lagerfeld, das ist eine Vokabel, die ich aus meinem Wortschatz rausgenommen habe. Ich bin total undekadent. Spiegel, aber Sie verstehen, dass Leute das Leben von Choupette unmöglich finden. Lagerfeld, ja, das verstehe ich, aber so ist die Welt, sie ist so disproportioniert. Und Sie haben kein komisches Gefühl dabei? Nein, ich habe gar kein Gefühl dabei. Ich bin da total gewissenslos. Lagerfelds Katze, ein Symbol. Sommer im Niemandsland. Die große Liebe. es kommt der Tag, wo wir verstehen, dass ein Film ist so schön. Ein Lied geht die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Die Melodie erreicht die Sterne, jeder von uns hört sie. Es wird nicht verklingen, man hört es ewig singen. Flieht auch die Zeit, das Lied bleibt in Ewigkeit. Am Ende der Sendung möchte ich noch einen Film vorstellen. Den habe ich nicht im Kino, sondern auf DVD gesehen. Ich finde ihn empfehlenswert. Der Film heißt Der ganz große Traum. Es ist ein deutscher Spielfilm des Regisseurs Sebastian Grobler aus dem Jahr 2011. Der Film handelt von dem deutschen Lehrer Konrad Koch, der 1874 den Fußball in Deutschland einführte. Regie also Sebastian Grobler. Drehbuch ist von Herrn Philipp Roth und von Frau Johanna Stuttmann. In der Hauptrolle haben wir Daniel Brühl als Konrad Koch, Burkhard Klausner als Gustav Mehrfeld, Thomas Thieme als Dr. Roman Bosch, Jürgen Tonkel, Dr. Jessen, Justus von Dohnanyi, Richard Hartung und viele, viele, viele andere mehr. Die Handlung. Konrad Koch wird 1874 am Martino-Katharineum in Braunschweig als Englischlehrer eingestellt. Um die Aufmerksamkeit seiner Schüler zu wecken, bringt er ihnen das neue Spiel Fußball bei, das er bei einem langjährigen England-Aufenthalt kennengelernt hat. Bei den Schülern kommt die neue Sportart gut an, doch bei den konservativen Lehrerkollegen und Eltern stößt Koch auf Widerstand und ihm wird schließlich gekündigt. Doch die Schüler setzen sich für ihren Lehrer ein, um ihm zu helfen. Der Film ist streckenweise sehr spannend gestaltet. Der Film hat sehr gute Absichten auch, die nicht immer in die richtige Richtung zielen, aber ich finde ihn toll, er hat mir sehr gut gefallen. Hören wir mal in den Trailer rein. Eine Schule im Deutschen Kaiserreich. Guten Morgen, Herr Dr. Bosch. Guten Morgen, wird Ihnen gleich mal gehen. Setzen. Zählen zwei Dinge, Gehorsam und Disziplin. Bis eines Tages ein neuer Lehrer kommt. My name is Konrad Koch. I am your English teacher. Und er bringt etwas mit. This is a ball. A football. Das bis dahin in Deutschland völlig unbekannt ist. Fußball? Versuchen Sie es mal. Lassen Sie mal so richtig Dampf ab. Fast. Protection. Ich suche den Kaiser. Natürlich. To defend. To defend. To attack. To attack. Ich bestehe darauf, dass wir uns ein Bild machen von diesem Unterricht. Oh! Dieses Spiel fördert nichts als den sinnlichen Verfall unserer Jugend. Es sieht so aus, als fühlte sich das Deutsche Kaiserreich durch unser Spiel in seinen Grundfesten erschüttert. Und jetzt? Diese Kugel verschwindet aus der Schule, sonst verschwinden sie. Falls Sie sich allerdings dazu entschließen würden, außerhalb des Schulunterrichts Fußball zu spielen, dann könnte es natürlich sein, dass ich Ihnen rein zufällig bei einem Spaziergang begegne. Es ist Ihre Entscheidung. bewundere Ihren Mut. Haben Sie an die Konsequenzen für die Schüler gedacht? Wo warst du? Lassen Sie mich sofort runter! Machen Sie die Zukunft meines Sohnes nicht kaputt. Mutter, du sollst das mal anschauen, wenn wir spielen. Du wärst stolz auf mich. In diesem Spiel können Sie alles gewinnen oder alles verlieren. Du kannst mich zu nichts mehr zwingen. Jeder, der diesen Raum verlässt, fliegt von der Schule. Der ganz große Traum. Demnächst im Kino. Demnächst ist mittlerweile schon Vergangenheit. Es sind schon wieder 4 Jahre vergangen. Der Film ist, wie gesagt, ein wirklich sehenswerter Streifen. Er wurde zum Teil in und um Braunschweig gedreht und hatte ein Budget von knapp 5,5 Millionen Euro. Das ist ja kein Pappenstiel. Insbesondere entstand ein Großteil der Aufnahmen im Gymnasium im Schloss in Wolfenbüttel. Die Weltpremiere fand am 22. Februar 2011 im Berliner Sony Center statt. Der Film startete am 24. Februar 2011 in den deutschen und am 1. April 2011 in den österreichischen Kinos. International wird er unter dem Titel Lessons of a Dream vermarktet. Der Kinostart in Südafrika war im April 2012. In Italien wurde der Film unter dem Titel Lezioni di Stocknim Juni 2012 auf Rai 1 ausgestrahlt. Die Handlung des Films orientiert sich nur vage an den realen Ereignissen, die zum Teil für pädagogische Wirkung und die Erzeugung eines so nicht vorhandenen Gegensatzes eines fortschrittlichen Englands und eines rückständigen und chauvinistischen Deutschlands stark verändert wurde. So wurde Kochs Mitstreiter, der Sportlehrer August Herrmann, völlig ignoriert. Der Koch den ersten Ball, übrigens einen Rugbyball aus England, besorgte und auch darüber hinaus an den fußballerischen Anfängen maßgeblich beteiligt war. Auch war Koch nicht Englisch, sondern Deutsch und Altsprachenlehrer, eben jene Fachrichtung, die im Film als eher rückständig gezeigt wird. Er versuchte demnach auch nicht, seinen Schülern die englischen Begriffe näher zu bringen, sondern war bestrebt, sie einzudeutschen. Auch verbrachte er keine längere Zeit in England. Trotzdem sind die Kritiken im Großen und Ganzen überaus positiv. Der ganz große Traum. Und hiermit möchte ich mich verabschieden. Das war's im heutigen Niemandsland, meine Damen und Herren. Übrigens heute Nachmittag, wer Zeit und Lust hat, kann auf die Place Saint-Jaume kommen. Da tritt der alte Bürgermeister ab. Und die neue Bürgermeisterin, Frau Ada Colau, wird das Rathaus betreten bzw. in Besitz nehmen. Wir werden den einen verabschieden, mit Jubelrufen, er geht endlich, und die andere mit Jubelrufen begrüßen. Ein wunderschönes Wochenende, Agur, halten Sie die Ohren steif, werden Sie glücklich. Tschüss. Und gar feiern Menschen, muss man gehen.